mindestens 100 Tote und über 200 Verletzte. Die Zahl der geborgenen Toten steigt weiter. Nach Angaben der Polizei ist sie bereits auf 68 angewachsen. Wir wissen, es gab eine Explosion. Mehr wissen wir nicht. Das Umfeld ist nicht sicher. Sie haben eine unbekannte Anzahl an Patienten, die Sie versorgen müssen. Und Sie haben in der ganzen Hektik nur einen Rucksack mitgenommen. Ja, Sie haben ein bisschen limitiertes Material. Mehr als 300 Verletzte sind zurzeit in Krankenhäuser bis nach Süddeutschland gebracht worden. Noch zur Stunde werden eingeschlossene Menschen in dem ICE-Wrack vermutet. In dem Moment, wo ich ein sehr deutliches Missverhältnis habe zwischen zur Verfügung stehenden medizinischen Ressourcen und Anzahl von Patienten, führe ich eine Triage durch. Das bedeutet, ich muss schauen, wer hat die höchste Überlebenschance bei den geringstmöglichen Kräfte- und Mittelansatz. Welche Ressource gebe ich wem und stelle sie ihm zur Verfügung? Das Problem ist, bin ich alle Ressourcen bei einem, der keine Überlebenschance hat, versterben zwei andere, weil die Ressource fehlte. Man hat halt damit auch diesen hohen Schwierigkeitsgrad, dass man eigentlich die Verantwortung darüber trägt, über Leib und Leben, wo man sagt, sorry, du lebst zwar noch, aber aufgrund deines Verletzungsmusters und aufgrund dessen, was ich hier zur Verfügung stehen habe, muss ich dich jetzt leider sterben lassen. Entscheiden über Leben und Tod. Helfen als Dilemma. Ein Feature von Bettina Rühl. Und anders als bei der Individualmedizin, wo man jeden zu retten versucht, ist es bei der Triage, dass ich ganz bewusst die Entscheidung fälle, Leute nicht zu retten, obwohl sie noch leben. Bei großen Katastrophen sind die Helfer immer als Erste vor Ort. Bei Zugunglücken wie dem in Eschede, bei Terroranschlägen, zum Beispiel auf dem Breitscheidplatz in Berlin, oder wenn ein Schüler Amok läuft, wie etwa im schwäbischen Winnenden. Es sind am einen drücklichsten die Ereignisse, wenn sie einem Menschen noch in die Augen sehen, er sie anschaut und sie genau wissen, du wirst jetzt der letzte Mensch sein, den er sieht. Und sie sehen wirklich, wenn ein Mensch weiß, dass er sterben wird und sie anguckt und nicht die Augen schon zu hat. Und das sind Eindrücke, ich habe das jetzt 3-4 Mal erst erlebt, die sind enorm nachhaltig. Diese Gesichter, diesen Blick, das vergessen sie nicht. Das ist Triage in ihrer extremsten Form. Der Notarzt entscheidet, einen Menschen sterben zu lassen, weil der sehr wahrscheinlich keine Chance mehr hat. In einem Krankenhaus würde trotzdem ein ganzes Team um ihn kämpfen, bis wirklich alles vorbei ist. Die Verantwortung wäre geteilt, der gemeinsame Kampf eine Ablenkung, Apparate, Schläuche und Schmerzmittel nehmen der Situation ihrer Unmittelbarkeit. Draußen am Einsatzort sind der Arzt und sein Patient allein. Diesen Menschen ist vollkommen klar, was mit ihnen geschieht. Die haben enorme Angst, das sieht man. Diese Augen haben eine Wahnsinnsangst. Und ich versuche dann eigentlich nur zu sagen, Hand auf die Schulter zu legen, ich bin für dich da und ich bleib bei dir. Ich halte deine Hand und egal was ist, ich bin jetzt bei dir, du bist nicht alleine. Den nüchternen Regeln der Triage zufolge hätte der Notarzt Dennis Ritter schon weitergehen müssen, um dem Nächsten zu helfen. Denn ein paar verlorene Minuten entscheiden vielleicht über Leben und Tod. Aber einen Sterbenden alleine zu lassen? Das widerspricht dem menschlichen Grundreflex. Seit 2011 lebe ich in Nairobi, der kenianischen Hauptstadt, in einem Viertel der Mittelschicht. Hier stehen viele Bäume. Die Kenianerinnen und Kenianer führen ihre Hunde spazieren oder joggen. Mich führt mein Weg dafür jeden Morgen in ein nahes Wäldchen. Dafür muss ich ein paar Kilometer an einer mehrspurigen, stark befahrenen Verkehrsader vorbei. Während es ansonsten in Nairobi praktisch keine Bürgersteige gibt, verläuft hier neben dem Bürgersteig zusätzlich ein Radweg. Genau in der Mitte, auf der Naht zwischen beiden Spuren, kriecht fast jeden Morgen ein junger Mann mühsam halb sitzend voran. Der Begriff Triage kommt aus dem Französischen und geht auf das Wort trier zurück, auswählen. Im Deutschen sagt man auch Sichtung oder Einteilung. Verwendung findet der Begriff zunächst beim Militär. Er hat immer einen Hoodie an und die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, trägt eine viel zu weite Jeans und zerrissene Socken, keine Schuhe. Obwohl er seine Hände zum Kriechen braucht, zieht er in einer Hand noch einen Plastikbecher mit, in dem man wohl Geld tun soll. Der junge Mann bettelt nie offensiv. Er ist einfach nur da, mit seinem Becher, mitten im Weg. Manchmal liegt er im Sitzen vornübergebeugt, die Wange auf dem Asphalt. Er schläft oder ist so erschöpft, dass er nicht weiter will und nichts mehr sehen möchte von der Welt um sich herum. Napoleons Leibarzt Dominique Jean Larrey soll die Triage während des Russlandfeldzugs 1811 als erster angewendet haben. Sein Prinzip, wer am schwersten verletzt ist, soll zuerst behandelt werden, unabhängig von Rang und Herkunft. Mitte des Jahrhunderts ergänzte der britische Militärarzt John Wilson die Auswahlkriterien. Um möglichst effektiv zu helfen, solle sich der Arzt um die Leichtverletzten später kümmern, aber auch die besonders Schwerverletzten zunächst nicht behandeln. Diejenigen also, deren Verletzungen vermutlich tödlich sein würden. Ich weiche dem jungen Mann auf dem Radweg aus, gebe ihm nichts. Beim Laufen habe ich kein Geld dabei, aber natürlich könnte ich das ändern. Die Scham über das Ausweichen begleitet mich jedes Mal noch eine ganze Weile. Tagsüber komme ich bei meinen Wegen durch die Stadt an weiteren Menschen vorbei, die meine Hilfe erhoffen und erbitten. In Nairobi sind das viele. Der Mann, der ebenfalls auf meiner Laufrunde häufig im Staub neben dem Obststand an der Straßenkreuzung sitzt. Die Frau, die mit ihren zwei kleinen Kindern auf dem Mittelstreifen des Highways regelrecht wohnt. Oder der, der in seinem Rollstuhl nahezu täglich an der Ausfahrt des Einkaufszentrums wartet. Und viele weitere. Wem gebe ich? An wem gehe ich vorbei? Und warum gebe ich nicht allen? Für viele Armeen ging es anfangs vor allem darum, die Soldaten möglichst schnell wieder an die Front schicken zu können. Die Schwerverletzten wurden deshalb später behandelt. Als Antibiotika für die Behandlung zur Verfügung standen, aber immer noch rar waren, wurden sie zunächst den Soldaten verabreicht, die an Syphilis erkrankt waren. Denn die waren damit am schnellsten wieder einsatzfähig. Doch das hat sich auch in der Militärmedizin geändert. Nach welchen Kriterien bei der Triage entschieden wird, sagt viel über die Grundwerte einer Gesellschaft. Dass die Verwundeten des napoleonischen Heeres unabhängig von ihrem Rang und ihrer Herkunft behandelt werden sollten, nur entsprechend dem Grad ihrer Verletzung, entsprach dem Bild der Gesellschaft nach der Französischen Revolution. Die Privilegien des Adels sollten zugunsten einer sehr begrenzten, aber behaupteten gesellschaftlichen Gleichheit abgeschafft werden. Hey, ich bin Erik Frank, ich forsche jetzt hier an der Universität Lausanne am Lehrstuhl für Ökologie und Evolution am Rettungsverhalten von Ameisen und chemischer Kommunikation. In dem Labor des Lehrstuhls für Ökologie und Evolution in Lausanne mikroskopiert eine Praktikantin gerade eine südostasiatische Ameisenart. Diese Insekten verzichten vollständig auf Sex, vermehren sich ausschließlich durch Klonen. An dem Lehrstuhl arbeiten 30 bis 40 Forscher zu unterschiedlichen Ameisenarten. Erik Frank ist hier wissenschaftlicher Mitarbeiter. Der 30-Jährige hat über die afrikanischen Matabele-Ameisen promoviert. Was diese Ameisen so interessant macht, ist, dass das eine sehr militärische Art ist in dem Sinne. Die ziehen in den Kampf gegen Termiten mehrmals am Tag. Also diese Ameisen, die essen praktisch nur Termiten. Und das fängt damit an, dass sie zuerst Späher raussenden, um die Termiten zu finden. Die gehen dann zurück zum Nest, die Späher, rekrutieren andere Ameisen und die gehen dann mit 500 bis 800 Ameisen in einer Kolonne zu den Termiten hin, kämpft gegen die Termiten, tötet die Termiten und dann kehren die wieder zurück zusammen in einer Kolonnenformation zurück zum Nest. Als Triage-Prinzip wurde im 19. Jahrhundert die sogenannte Birkenhead-Regel bekannt. Die Fregatte Birkenhead, ein Truppentransporter der Royal Navy, lief im Februar 1852 mit 643 Menschen an Bord vor Südafrika auf einen Felsen, brach auseinander und sank innerhalb von 25 Minuten. Von den 8 Beibooten konnte die Mannschaft nur 3 zu Wasser lassen. Der Platz reichte bei weitem nicht aus, um alle zu retten. Lieutenant Colonel Alexander Seaton befahl, Frauen und Kinder zuerst. Insgesamt überlebte nicht einmal ein Drittel der Passagiere, darunter alle Frauen und Kinder. Unter den Toten waren auch Lieutenant Colonel Alexander Seaton und sein Kapitän. Und beim Beobachten von diesen Raubzügen ist mir dann aufgefallen, dass sie auch verletzte Ameisen praktisch zurückgetragen haben. Und das fand ich dann sehr interessant. Man weiß eigentlich nichts vom Retten von Verletzten in dem Sinne damals. Und habe mir das dann genauer angeguckt, wie das eigentlich abläuft und was genau da jetzt passiert. Dass die Matabele-Ameisen überhaupt Verletzte retten, entdeckte Erik Frank durch einen Zufall. Ich bin mal beim Rausfahren mit dem Auto durch die Savanne außerdem über eine solche Kolonne drüber gefahren. Habe ich nicht gesehen und erst danach gemerkt. Bin dann natürlich aus dem Auto ausgestiegen und bin da hingegangen, wo ich drüber gefahren bin. Und das war praktisch Ground Zero in dem Sinne. Es lagen hunderte von verletzten Ameisen auf der Straße und die anderen Ameisen sind ganz wild drumherum gelaufen. Was mir dabei aufgefallen ist, dass sie nicht allen geholfen haben. Die haben zwar viele schon aufgehoben und dann zurück zum Nest getragen, aber viele wurden zurückgelassen. Und bei näherem Hinsehen kam es mir so vor, als ob es die Schwerverletzten wären, die sie nicht geholfen haben und den Toten. Und dadurch ist dann die Frage praktisch aufgekommen, wie spezialisiert ist dieses Verhalten wirklich und treffen die wirklich eine Selektion zwischen Leicht- und Schwerverletzten? Und spätere Versuche haben ganz klar darauf hingedeutet, es werden nur die Leichtverletzten geholfen. Frank hatte entdeckt, dass es auch bei den sehr kriegerischen Matabele-Ameisen eine Art Triage geben muss, bei der aber offenbar nur nach zwei Kategorien sortiert wird, retten oder nicht retten. Noch vor Ort erforschte Frank, nach welchen Kriterien die Retterameisen diejenigen aussuchen, denen sie helfen. Die Leichtverletzten ziehen ihre Beine ein und bleiben regungslos liegen, wenn eine Helferameise bei ihnen ist, was es dann erleichtert, sie aufzuheben und zurück zum Nest zu transportieren. Die Schwerverletzten im Gegensatz reagieren gar nicht auf die Helfer. Sie wedeln praktisch mit ihren Beinen wild herum und ignorieren jegliche Interaktion mit anderen Ameisen. Und dadurch wird dann praktisch die Selektion stattfinden. Es ist nicht der Helfer, der die Entscheidung trifft, helfe ich dieser Ameise oder nicht, sondern es ist praktisch der Mangel an Kooperation von der Schwerverletzten, die diese Selektionsmechanismus darstellt. Gerettet wird also nur, wer noch mitarbeiten kann. Als erstes muss die Ameise aufstehen können. Erst aus dieser Position heraus kann der zweite Schritt erfolgen. Die Ameise gibt nämlich eine Art chemischen Hilferuf ab. Sie sondert ein Pheromon ab, also einen Botenstoff zur Informationsübertragung. Der Duft lockt die Helferameisen an, die dann die verletzte Ameise wegtragen, nachdem die ihre Beine eingezogen hat, damit sie leichter aufgehoben werden kann. Weil die Schwerverletzten gar nicht erst auf ihre wenigen verbliebenen Beine kommen, wird die Kettenreaktion nicht ausgelöst, die zur Rettung führen würde. Bei den Ameisen muss man sich immer vor Augen führen, ist das Level der Selektion der Superorganismus, die Kolonie als Ganzes. Das heißt, warum helfen sie überhaupt den leicht verletzten Ameisen? Das liegt daran, weil diese leicht verletzten danach in der Lage sind zu lernen, mit 4 oder 5 Beinen zu laufen und wieder ein produktives Mitglied der Kolonie sind, wieder in die Kämpfe mit rausgehen, um die Termiten zu töten und ja, wirklich der Fitness der Kolonie als Ganzes helfen. Die Schwerverletzten im Gegensatz würden praktisch nicht in der Lage sein, wieder eine nützliche Rolle in der Kolonie einzunehmen. Und da ist die Evolution sehr pragmatisch. Eine Kolonie, die Schwerverletzten helfen würde, würde praktisch Ressourcen verschwenden in dem Sinne. In der Notfallmedizin ist das Ziel der Triage, den besten Ausgang für die meisten Menschen zu erreichen. Aber was ist der beste Ausgang? Geht es darum, die meisten Menschenleben zu retten? Oder die Verletzten mit der vorhersehbar längsten Lebenserwartung? Dann hätte ein Kind immer Vorrang vor der Greisin. Wo stünde die schwangere Frau? Also beim Triagesystem würde ich sagen, ist der größte Unterschied zwischen den Ameisen und dem Menschen der Punkt, wo die Entscheidung stattfindet. Also bei uns ist es sozusagen ein top-down reguliertes System. Es ist der Arzt, der durch festgelegte Regeln entscheidet, welchen Menschen wird geholfen bei Katastrophensituationen. Während bei den Ameisen es genau andersrum ist. Dort entscheidet die verletzte Ameise, ob sie gerettet werden will oder nicht. Um es sehr vermenschlich darzustellen. Natürlich ist es keine Entscheidung, die wirklich kognitiv stattfindet. Aber die Selektion findet bei der Verletzten selber direkt statt. Dass die leicht verletzten Ameisen ins Nest zurückgetragen werden, erhöht ihre Überlebenschance um 30%. Weil sie auf dem Rückweg nicht von Feinden wie Spinnen oder anderen Ameisenarten gefressen werden. Ein Schicksal, das ihnen in ihrem geschwächten Zustand ansonsten ziemlich sicher wäre. Aber das Rettungssystem der Matabele-Ameisen ist noch ausgeklügelter. Im Nest kümmern sich Sanitäter um die Verwundeten, ziehen die Termiten, die sich festgebissen haben, gemeinschaftlich aus deren Körpern und reinigen die Wunden durch beharrliches Lecken. Das erhöht die Überlebenschance um weitere 80%. Man dachte immer, dass das einzelne Individuum bei Ameisen nichts wert ist, dass alles zum Wohle der Kolonie getan wird und die Einzelnen einfach weggeworfen werden. Und hier haben wir ein schönes Beispiel, wo das Retten von Individuen, das Helfen von Individuen auch zum Wohle der Kolonie als Ganzes einen großen Wert hat. Und das Individuum an sich durchaus wertvoll sein kann. Je mehr ich mich mit der Triage beschäftige, desto klarer wird mir, das Auswählen und Sichten ist nicht nur in der Kriegs- und Katastrophenmedizin wichtig, sondern gewinnt in vielen Bereichen an Bedeutung. Für uns Einzelne, für die Gesellschaft. Wer kriegt wie viel High-End-Medizin? Wer bekommt wie viel Pflege? Welche Flüchtlinge und Migranten nehmen wir auf? Wir können nicht allen helfen. Was sind unsere Kriterien? Sind wir den Fragen gewachsen, die sich uns stellen? Der Rettungshubschrauber Christoph 23 geht in die Luft. Er ist am Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz stationiert. Leiter der Rettungskrew ist der Oberfeldarzt Dennis Ritter. Ihn hätte ich eigentlich in ein paar Minuten treffen sollen. Offenbar kam ein Notruf dazwischen. Für den Notfallmediziner gehört die Triage zum Alltagsgeschäft. Beim Einsatz in Afghanistan, beim Rettungsdienst in Deutschland. Nach einer halben Stunde ist Dennis Ritter wieder da, von einem Routineeinsatz, einer Überführung ins Krankenhaus. Letztendlich fokussieren wir uns auf zwei Dinge, nämlich wir gucken, hat der Patient einen tastbaren Puls am Handgelenk, ein radiales Puls, und wir gucken, ist er ansprechbar. Reagiert er auf Anspreche, ja oder nein? Und mit den zwei Faktoren bin ich schon einen ganzen Schritt weiter. Das heißt, für den gesamten Check brauche ich maximal 15 Sekunden. 15 Sekunden, um einzuschätzen, ob ein Schwerverletzter eine Überlebenschance hat. Hat er keinen tastbaren radiales Puls oder reagiert nicht auf die Ansprache, dann hat er eine 35-prozentige Letalität. Und hat er beides nicht, dann hat er eine 92-prozentige Chance, das nicht zu überleben. Egal, was man macht. Wenn sich die Helferinnen und Helfer streng an den Algorithmus der Triage halten, sind sie mit einer normalen Einsatzstelle in 2 bis 3 Minuten fertig. Wenn sie nicht schnell genug entscheiden und für Einzelne zu viel Zeit investieren, kann sich der Zustand der ersten Patienten bereits drastisch verschlechtert haben, bis die Lage vollständig erfasst worden ist. Theoretisch müsste man dann von vorne anfangen. Unter dem hohen Zeitdruck können falsche Entscheidungen fallen. Und jede Fehlentscheidung kann Leben kosten. In dem Moment versuchen Sie, das auszublenden. Das heißt, Sie müssen folgende Faktoren ausblenden. Emotionalität und Empathie dem Patienten gegenüber. Weil Sie haben natürlich Menschen, die sind einem im ersten Moment sympathischer, vielleicht als andere oder wie auch immer. Und man will da gerne Kinder prioritär behandeln. Und das geht aber in dem Moment nicht. Das heißt, Sie müssen wirklich versuchen, neutral zu bleiben und jeden nach medizinischen Gesichtspunkten seine Chance zuzuweisen. Dieses Powerplay, diese 3 bis 5 Minuten, kostet sie wahnsinnig viel Energie. Die wird absorbiert, wenn man von ihnen viele andere Sachen in dem Moment fordert. Ich glaube, dass es ganz normal ist, dass Kinder eine höhere Beobachtung haben. Dass die einfach höherwertig gesehen werden in der Form, dass man sagt, denen tue ich mehr Gutes wie vielleicht dem 90-Jährigen. Das ist nicht ganz fair. Ist aber natürlich. Und das ist halt einfach so. Sie haben also wenig Zeit, in der Situation drüber nachzudenken. Sie sind aber nach 60 bis 90 Minuten fertig. Länger schaffen Sie das nicht. Das kostet wahnsinnig viel Kraft, emotional, physisch, alles. Bei der medizinischen Triage wird das Ergebnis der ersten Einteilung an dem Patienten sichtbar angebracht, zum Beispiel auf Anhängekarten. So sehen die nachkommenden Helfer, wer als erstes behandelt, als erstes weggebracht werden muss. Am gebräuchlichsten ist eine Farbskala. Grün, leicht verletzt, gelb, schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, rot, lebensgefährlich verletzt, muss sofort behandelt werden, blau, sterbend, nur noch betreuende Behandlung, schwarz, tot. Die Patienten, die heute blau sind, also die keine realistische Chance haben, das zu überleben, die wurden früher schwarz kategorisiert. Und dann haben die Patienten in den letzten Atemzügen die noch rumgedreht und haben die geändert, weil sie wussten, dann werden wir wieder behandelt, dann werden wir wieder therapiert. Das hat man gemerkt und hat halt die Farbskalierung geändert, damit die Leute eben nicht genau wissen. Es gibt Patienten, die wissen das. Es kann ja auch passieren, dass Leute von uns unter den Opfern sind. Es gibt auch relativ viele Feuerwehrleute, Rotkreuz-Kollegen und. Ich erinnere mich an den Tag im Hubschrauberdienst, wo wir eine 91-jährige Frau erfolgreich wiederbelebt haben, obwohl wir eigentlich gar nicht viel machen wollten, eben, sie ist 91. Und an demselben Tag ein 27-jähriger Mann ums partout nicht wiederzubeleben war, Vater von zwei Kindern, obwohl wir alles, was nur irgendwie machbar war, gegeben haben. Man muss sich, glaube ich, auch darüber im Klaren sein, es gibt einfach da eine höhere Macht, die Dinge festlegt, die können wir nicht beeinflussen. Ich kann halt wirklich nur versuchen, und das ist auch das, was es nachher für mich letztendlich auch lebbar und überlebbar macht vom Emotionalen her, die Entscheidungen so zu fällen, dass ich sie jederzeit wieder so fällen würde. Bis jetzt hat es geklappt, sonst würde ich meinen Job nicht mehr machen. Aber ich kann nicht ausschließen, dass es mal nicht funktionieren wird. Dennis Ritter ist Mitte 40 und Vater zweier Kinder. Er spricht über all das konzentriert und sachlich, aber nicht kühl distanziert. Ein warmherziger Mensch, anderen zugewandt. Ich frage ihn, ob die Entscheidungen, die er treffen muss, nicht manchmal zu schwer sind für einen Menschen. Schwierig, ganz schwierig. Ich weiß nicht, ob ich da die gute oder richtige Antwort zu habe. Aber jemand muss diese Entscheidungen treffen. Wenn niemand sie trifft, gibt es noch mehr Tote. Es ist unheimlich schwer, sich auf sowas vorzubereiten und unheimlich schwer auch, jemanden in eine solche Situation zu bringen, damit er lernt, wie er in einer solchen Situation reagiert. Das kriegen sie fast nicht hin, auch nicht in der Übung. Es bleibt immer ein entscheidender Faktor übrig, das ist dieses klinische Bauchgefühl. Das, was man eben nicht durch eine evidenzbasierte Medizin vermitteln kann, wo sie einfach mit ihrer individuellen Erfahrung versuchen müssen, rauszufinden, welcher dieser Patienten hat nun wirklich die Chance oder hat nicht die Chance. Wo sie, wenn sie zwei sozusagen mit den gleichen Vitalwerten nebeneinander legen, die aber vielleicht vom Gesicht her etwas anders aussehen, der eine ist etwas bleicher, da könnte man denken, okay, der hat jetzt mehr Blut verloren als der andere. Wo sie vielleicht aus diesem Befunden heraus sagen, der könnte jetzt mehr Chancen haben. Das können sie nicht vermitteln. So, und eins. Und zwei. Und drei. Und wieder hoch ins Laufen. Hör auf. So, geht's euch noch gut? So, wunderbar. Dann holen wir uns jetzt unseren Rucksack. Und dann laufen wir einmal runter bis vor die Tür. Drehen und dann kommen wir wieder hoch zusammen. Auf. Ich hole den Rucksack dafür. Ich wollte wissen, wieso etwas gelehrt wird. Emotionslos zu bleiben in einer Situation, in der es um Leben und Tod geht. Um sachlich über Chancen entscheiden zu können. Nach einiger Suche darf ich bei einer Übung für Rettungskräfte dabei sein. Sie ist Teil einer Fortbildung. 30 Stunden im Jahr sind für alle Helfer verpflichtend. Wir machen heute Terror und Amok. Das heißt, wir gucken uns verschiedene Lagersysteme an. Wir schauen uns an, zum einen Windenden als Schulamoklauf, dann haben wir Charlie Hebdo als Amoklage mit mehreren Verletzten und last but not least Berlin, weil in Berlin ein Täter mit der unkonventionellen Waffe war, in dem Fall den LKW, der dann auf dem Weihnachtsmarkt eingeschlagen ist, muss man einfach sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. It's okay. Noch eine irgendwas? In der initialen Phase werden wir Kategorie Blau nicht vergeben. Die Kliniker nennen das, Patient ist in Faust. Und in Faust gibt es initial nicht, sondern da ist erstmal Rot. Weil in der ersten Sicherung habe ich nicht genug Ressource, um überhaupt sagen zu können, hat er eine Chance, hat er keine Chance. Das ist in der zweiten Sekunde ist vorgesehen. Jörg Sola ist hauptberuflicher Notfallsanitäter und seit 20 Jahren im Dienst. Sola scheut in seinen Schulungen keine Details, wenn er über Verletzungen redet. Trotz aller Erfahrung stellt er sich immer wieder die Frage, ob er alles richtig gemacht hat. Der sagt, das war alles richtig, der hat keine Ahnung. Das geht nicht anders. Sondern man wird immer Zweifel haben, das ist aber nicht anders zu bewältigen. Nur wenn ich lerne, kann ich Fehler vermeiden. Anders geht's nicht. Mein Name ist Roger, ich bin 52 Jahre alt, Notfallsanitäter beim DRK Kreiswohl in Altenkirchen. Seit 33 Jahren in der Rettung tätig. Roger wirkt, als könne ihn nicht so schnell aus der Bahn werfen. Trotzdem, sagt er, war er vor allem am Anfang seines Berufes manchmal überfordert, auch wenn es gar nicht um die ganz große Katastrophe ging. Die Helfer kommen selbst bei Routineeinsätzen in extreme Situationen. Jeder ruft um Hilfe, jeder möchte geholfen haben, aber wir müssen halt erst sichten, wer wie wo verletzt ist und wie viele Verletzte da sind, um entsprechend eben auch Hilfskräfte nachalarmieren zu können. Also ja, Triage ist ja ähnlich eine Sache, die aus dem Krieg kommt, aber manchmal ist auf der Straße auch Krieg, da muss man halt auswählen, wer ist der Erste, der behandelt wird. So, sag mal, zwischen 5 und 6 Patienten hast du häufiger, weil auf den Landstraßen wird ziemlich gerast und im Westerwald passieren relativ viele Unfälle durch wirklich Raserei, ne? Einer der für ihn schlimmsten Einsätze liegt schon Jahrzehnte zurück. Trotzdem sieht Roger noch jede Einzelheit vor sich. Ein 5-jähriger Junge war durch ein Unglück unter den Trecker gekommen, den sein großer Bruder abgestellt hatte, um sich zu erleichtern. Die Familie saß an der Kaffeetafel, als der 16-Jährige seinen sterbenden Bruder nach Hause brachte. Womöglich war er zu diesem Zeitpunkt schon tot. Neben Kaffee und Kuchen kämpften die Helfer dann um das Leben des Kindes. Vergeblich. Und anschließend haben wir dann den 16-Jährigen quasi in der Extremsituation mitgenommen. Der war natürlich psychisch und moralisch am Ende. Und da war ich wirklich überfordert, ihm nicht die Wahrheit zu sagen. Der hat mich halt immer wieder gefragt, was ist mit dem, ich weiß den Namen von dem Jungen nicht mehr. Ich habe ihn immer beruhigt, ja, der Hubschrauber steht noch da, es wird noch gearbeitet. Und ich habe ihm im Prinzip nicht die Wahrheit gesagt, weil ich der Meinung war, das muss ein anderer machen. Ich war damit komplett überfordert in der Situation. Ich war damals, glaube ich, 23. Roger blieben aber bisher falsche Entscheidungen, die ihn im Nachhinein nicht mehr losließen, erspart. Ist im Kollegenkreis schon vorgekommen. Also der ist allein als First Responder an eine Einsatzstelle geschickt worden, die über 300, 400 Meter verteilt war. Da ist ein PKW mit dem Lieferwagen kollidiert und noch ein anderer PKW reingefahren. Und der musste sich halt einen Überblick verschaffen, war der Meinung, Patient A ist nicht kritisch, hat dann die Wegstrecke zurückgelegt bis zum nächsten, hat sich den angeschaut, den dritten angeschaut und als er wieder bei Patient A war, war er reanimationspflichtig. Und das war für ihn also sehr schlimm. Also er hat gedacht, ich habe das unterschätzt, ich habe vielleicht nicht erkannt, was er hatte. Aber allein bei so einer Einsatzstelle ist es ganz schwierig. Mich beeindruckt, dass diese Menschen sich das antun. Diese Entscheidungen, diese Zweifel, womöglich lebenslang, sich dem Risiko auszusetzen, auf Leben und Tod zu irren, damit fertig werden zu müssen. Ich. Aber wir bleiben erstmal bei 2 Dutzend jesidische Frauen sitzen in einem Dorf auf der Schwäbischen Alb und mühen sich, Deutsch zu lernen. Im April 2016 ist das Ich für sie vermutlich ein besonders schwieriges Wort. Die meisten von ihnen waren im Irak monatelang in der Gefangenschaft des sogenannten Islamischen Staates, wurden gefoltert, gedemütigt, gequält. Sie haben überlebt, jedenfalls körperlich. Alles, was wir dort erlebt haben, war schlimm. Aber das Schlimmste war, dass wir Frauen für sie sein mussten. Dass die Männer uns für sich genommen haben. Das kann ich nicht vergessen. Hanan Kasim ist Anfang 30, eine zarte Frau, die meistens leise spricht. Sie heißt in Wirklichkeit anders. Ich habe sie im Herbst 2015 im Nordirak kennengelernt. Auch damals ging es um die Frage, wem helfen und wen abweisen. Mit dieser Frage setze ich mich jetzt noch einmal auseinander. 1 Jahr lang war Hanan Kasim Gefangene des sogenannten Islamischen Staates gewesen. In dieser Zeit wurde sie etliche Male an andere IS-Kämpfer weitergegeben, 3-mal an andere Peiniger weiterverkauft. Jedes Mal, wenn ich wieder verkauft wurde, hätte ich mich am liebsten umgebracht. Verkauft zu werden fand ich so schlimm, dass ich nicht mehr leben wollte. Hanan Kasim ist Jesidin. Anhängerin einer monotheistischen Religion, die sich nicht auf eine heilige Schrift beruft. Vom IS werden Jesiden deshalb als Teufelsanbeter noch mehr verachtet als Christen und besonders grausam verfolgt. Im August 2014 vertrieben die Islamisten Hunderttausende aus ihren Dörfern, töteten Tausende, vor allem Jungen und Männer. Rund 5000 Frauen und Mädchen wurden verschleppt, wurden gequält, vergewaltigt, versklavt, verkauft. Gesicherte Zahlen der Verschleppten und der Toten gibt es bis heute nicht. Ja, das Leid der Flüchtlinge ist riesengroß. Wir haben allein in der Region Dohuk über 900.000 Flüchtlinge bei 1,3 Millionen Einwohnern. Michael Blume pendelt im Oktober 2015 schon seit Monaten zwischen Stuttgart und dem Nordirak hin und her, trifft verstörte und verzweifelte Frauen, hört von immer neuen Kriegsverbrechen. Die Landesregierung Baden-Württemberg hatte im Frühjahr 2015 angekündigt, 1000 schwer traumatisierte Frauen und Kinder aus dem Nordirak aufzunehmen und sie auch psychologisch zu betreuen. Michael Blume leitete das Projekt. Da ist klar, dass jede Entscheidung für eine Frau oder für eine Frau mit Kindern auch immer die Entscheidung gegen jemand anderen ist. Und selbstverständlich liegt man da auch mal öfters nachts wach. Als ich Hanan Kasım im Oktober 2015 zum ersten Mal sehe, wartet sie auf ihr Gespräch mit einem Psychologen, der aus Deutschland angereist ist. Jan Ilhan Kizilhan arbeitet während des Projektes für das Staatsministerium Baden-Württemberg. Er trifft im nordirakischen Dohuk eine Vorauswahl der Frauen, die mit nach Deutschland kommen. Am Ende entscheiden drei Menschen gemeinsam, wer mitfliegen darf. Der Psychologe Kizilhan, Michael Blume als der Leiter der Delegation und eine Mitarbeiterin der Visastelle. Jan Ilhan Kizilhan ist Jeside, er spricht dieselbe Sprache wie die Frauen. In kurzen Abständen nehmen sie vor ihm Platz, von morgens bis abends. Sie erzählen von Mord, Vergewaltigung, Sklaverei. Also Appetit ist gut, Wasser trinkt sie ausreichend, sie hat eine Durchschlafstörung und Albträume, das sind so vegetative Dinge, die ich frage. Keine Medikamente, kein Arztbesuch. Sie berichtet über eine Durchschlafstörung, weine oft, grübele viel nach, denke oft nach, was mit ihren Eltern und den Geschwistern ist, die noch bei IS sind. Sie erinnere sich ständig an ihren eigenen Erlebnissen, die sie bei der IS erlebt habe. Sonst versuche sie, ihrem Alltag einigermaßen gut zurechtzukommen. Während der Anhörung starrt Hanan die meiste Zeit nach unten. Sie knibbelt an der Kante des Tisches. Wie alle hofft sie auf ein Ja. Wir wussten, es ist eine begrenzte Zahl von Menschen, die wir aufnehmen können. Und wir hatten Kriterien für die Aufnahme, dass die Frauen und Kinder traumatisierende Gewalt durch den IS erfahren haben, dass ihre Familienstrukturen zerbrochen waren, also dass sie vor Ort in einer schlimmen Position waren, dass wir ihnen helfen könnten, die Behandlungsfähigkeit, also das war etwas, wo wir auch gemerkt haben, da müssen wir stärker drauf schauen, wem können wir auch tatsächlich dann helfen in Deutschland. Und das waren also Kriterien, mit denen wir arbeiten konnten, die wir dann natürlich auch immer weiter spezifizieren mussten. Am 13. August kam der IS mittags, etwa zur Essenszeit, nach Kojo. Die Milizionäre sagten, wir sollten unsere Ausweise mitbringen. Sie würden mit uns in die Berge gehen. Sie gingen von Haus zu Haus, zerrten uns alle nach draußen. Niemanden ließen sie zurück. Dann brachten sie uns alle in eine Schule, Männer und Frauen. Die Frauen kamen in das obere Stockwerk, die Männer in das untere. Also beispielsweise hatten wir Frauen, die ihre Kinder verloren hatten oder die sogar mit ansehen mussten, wenn ihren Kindern was angetan wurde. Und das waren dann natürlich Dinge, die man nochmal besonders gewichten musste. Die Männer vom IS brachten eine Tasche und sagten, tut alles da rein, was wertvoll ist. Geld, Handys, Gold. Wagt bloß nicht, etwas für euch zu behalten. Weil wir Angst hatten, haben wir alles in die Tasche getan. Danach wurden die Männer weggebracht. Was dann geschah, haben wir zwar nicht aus der Nähe gesehen, wir haben ja nur aus den Fenstern der Schule geschaut, aber wir sahen Waffen und hörten Schüsse. Wir konnten uns denken, dass sie gerade unsere Männer erschießen. Wir haben unsere Männer nie wieder gesehen. Sie seien dann mit den anderen Frauen, Kindern und Jugendlichen nach Solach gebracht worden, wo sie dann dort aufgeteilt worden sind. In Gruppen Kinder, ältere Frauen, unverheiratete Frauen und Frauen mit Kindern. Sie hat dann das Kind einer ihrer Verwandten an sich gerissen. Amani. Das Mädchen heißt Amani, ist 9 Jahre alt, hat gesagt, das ist mein Kind, ich bin verheiratet. Deswegen hat man sie nicht bei den unverheirateten Frauen gebracht. Zusammen mit Amani wird Hanan in den kommenden Monaten immer wieder in andere Gefängnisse, andere Dörfer und Städte gebracht. Schließlich nach Raqqa in Syrien, Hochburg des selbsternannten Islamischen Staates. Sie wurde dann an einem dieser Männer verkauft. Ihre Schwester war auch noch dabei und 2 andere junge Frauen und eine ältere Jesidin. Sie wurde dann von einem Abu Ibrahim aus Jordanien verkauft und der hat sie dann in der Zeit, sie blieb etwa 9 Monate bei ihm, jeden Tag vergewaltigt. Sie wurde immer wieder geschlagen, geprügelt. Und manchmal mehrere Tage, weil sie sich wehrte, auch eingesperrt, gefesselt, eingesperrt. Irgendwann sei er ihr überdrüssig geworden, habe sie dann einen aus Saudi-Arabien verkauft, der genau das Gleiche mit ihr gemacht hat und sie später an einen Jemeniten verkaufte, bei dem sie auch 2 Monate blieb. 1 Jahr lang war Hanan in Gefangenschaft des IS oder anderer Peiniger. Dann erst konnte ein Onkel sie zurückkaufen, um sie so zu befreien. Sie hatte immer wieder Suizidgedanken dort gehabt und wollte sich eigentlich umbringen. Diejenige, die sie am Leben gehalten hat, war die 9-jährige Amina, weil sie sagt, wenn ich mich umbringe, ist niemand da, der sie schützen kann. Das war der einzige Grund. Hanan Qasem war nur einer von den 1000 Fällen, die Michael Blume und sein Team für das Sonderkontingent auswählen durften. Nur 1000 von mindestens 5000 Frauen und Kindern, die Mitglieder des Islamischen Staates verschleppt, gequält und oft traumatisiert hatten. Michael Blume und sein Team haben in jedem Einzelfall um die richtige Entscheidung gerungen. Zum einen war es natürlich diese Unmengen an Leid. Eine 8-Jährige, die vergewaltigt worden ist. Eine 11-Jährige, die uns ihre Folterspuren gezeigt hat. Dann war einmal an einem Tag eine Mutter, da sind 2 Kinder getötet worden und eine andere Mutter, die hat nur ein Kind verloren, aber sie musste es mit ansehen. Ich fand das Wahnsinn, quasi das zu gewichten. Also da ist genau das, da kommen Kriterien an die Grenze. Muss ich jetzt einfach sagen, eine Mutter mit 2 Kindern ist schlimmer betroffen mit 2 getöteten Kindern als eine oder... Wenn sie das miterleben muss, ist das nicht eigentlich das Schlimmere? Und das waren sozusagen solche Entscheidungen. Abwägungen, die in ihrer Nüchternheit inhuman wirken. Sie müssen vollzogen werden von Menschen, die ihr tief empfundenes Bedürfnis zu helfen bis in den Nordirak geführt hat. Aber letztlich hat das schon getragen zu sagen, wir können nicht allen helfen, aber dieser Frau, diesem Jungen, diesem Mädchen... Denen können wir helfen. Aktuell keine Sozialität. Sie macht mir auch den Eindruck, dass es nicht macht, sonst müsste ich dann dementsprechend auch reagieren. Sie hat eine posttraumatische Belastungsstörung. Sie erfüllt alle Kriterien einer posttraumatischen Belastungsstörung. Sie ist jung und sie ist ausreichend introspektionsfähig, dass sie auch tatsächlich von einer Behandlung in Deutschland profitieren würde. Also erfüllt sie die Kriterien des Projektes und wird jetzt empfehlen, sie in das Sonderkontingent aufzunehmen. Die Entscheidung fällt also positiv für Hanan Kassem aus. Noch vor Ort in der provisorischen Visastelle bekommt sie die Einreiseerlaubnis für Deutschland. Ebenso wie die übrigen gut 1000 Frauen und Kinder, die für das Sonderkontingent ausgesucht werden. Fast 3 Jahre später treffe ich Michael Blume in Deutschland wieder. Ich möchte mit ihm noch einmal über die schwierigen Entscheidungen sprechen, die er damals treffen musste. Wie hat er die Verantwortung ausgehalten, die mit seiner Auswahl verbunden war? Wir haben uns zusammengesetzt und ich habe vorgeschlagen, dass wir einfach sagen, wir sind in der Situation von Menschen, die auf ein sinkendes Schiff zufahren. Und wir können jetzt lange diskutieren, von welcher Seite wir an das Schiff ranfahren, wie viele Leute wir aus dem Wasser ziehen können. Aber wir könnten auch einfach sagen, jedes Leben zählt. Wir ziehen so viele Menschen wie möglich aus dem Wasser und retten so viele, wie wir können. Und dieses jedes Leben zählt wurde dann auch unser Teammotto. Kontingentflüchtling heißen in Deutschland Flüchtlinge, die in festgelegter Anzahl, also einem Kontingent, nach Deutschland übersiedeln dürfen. Dies betrifft Flüchtlinge, die im Rahmen einer humanitären Hilfsaktion aufgenommen werden, durch Visa oder eine Übernahmeerklärung des Bundesinnenministeriums. Sie müssen kein Asylverfahren und auch kein anderes Anerkennungsverfahren mehr durchlaufen. Uns war natürlich von vornherein klar, dadurch, dass wir eine begrenzte Zahl an Plätzen haben, werden wir nie allen helfen können. Und das hieß dann auch immer, das haben wir ganz oft zu hören bekommen, wenn ihr nicht allen helfen könnt, warum macht ihr es dann überhaupt? Und ich glaube, das ist so die ethische Grundfrage. Resettlement. Das heißt, die Aufnahme von Flüchtlingen aus einem Staat, in dem sie bereits im Schutz nachgesucht haben, in einen aufnahmebereiten Drittstaat. Die Chance auf ein Resettlement hat in der Regel nur, wer auf absehbare Zeit nicht in sein Herkunftsland zurückkehren kann und dem es nicht zumutbar ist, länger in seinem Erstzufluchtsland zu bleiben. Auch Deutschland beteiligt sich an solchen Programmen. Sie ermöglichen einzelnen Flüchtlingen eine legale und sichere Einreise. Natürlich ist einem dann klar, dass man immer eine Auswahl trifft. Und ich sage das auch offen, dass ich dann auch oft nachts wach gelegen bin, mich gefragt habe, ob die Entscheidung richtig war. Jedes Jahr war ja gegenüber jemand anderem ein Nein. Ich habe da auch viel gebetet in dem Jahr, weil man da an die Grenzen kommt von dem, was man als Mensch entscheiden kann und will. Im Frühjahr 2019 erklärt sich auch Deutschland bereit, Häftlinge aus libyschen Internierungslagern im Rahmen eines Resettlement-Programms aufzunehmen. Insgesamt ging es um 6.300 Personen. Die meisten waren von der libyschen Küstenwache auf dem Mittelmeer abgefangen worden. Dafür bezahlt die Europäische Union. Ein Bruchteil darf anschließend doch nach Europa. 276 Flüchtlinge aus Libyen sind so nach Deutschland gekommen. Ich hätte gerne etwas über die Kriterien der Auswahl erfahren. Wie wurden in diesem Fall die 276 Personen unter den 6.300 bestimmt? Die Triage fand im westafrikanischen Niger statt, einem Nachbarland Libyens. Dorthin fliegt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen so viele Häftlinge wie möglich aus, weil die Verhältnisse in den libyschen Lagern unmenschlich sind. Aber das Bundesinnenministerium, das für das Resettlement zuständig ist, ließ sich nicht in die Karten gucken. Ganz zu schweigen davon, dass sich eine deutsche Delegation auf ihrer Mission hätte begleiten dürfen. Nach vielen Wochen und wiederholten Nachfragen wurde jeder Pressekontakt vor Ort abgelehnt. Meine Frage nach den Auswahlkriterien blieb ohne Antwort. Zuletzt wurde lediglich eine Zahl genannt: 276. Offenbar gilt das Programm also als hochbrisant. Womöglich sieht Deutschland so die Zukunft seiner Flüchtlingspolitik. Einige wenige werden auf afrikanischem Boden ausgewählt. Die übrigen versucht man möglichst konsequent von den europäischen Grenzen fernzuhalten. Bei denen lässt man es einfach darauf ankommen, wer unter den verschärften Bedingungen überhaupt noch nach Europa gelangt. Wenn wir sagen, wir nehmen nur Flüchtlinge auf, die es auf welchem Weg auch immer bis zur deutschen Grenze geschafft haben, bedeutet das, wir nehmen die jungen Männer auf und wir nehmen die Familien auf, die genügend Geld haben, um Schlepper zu bezahlen. Von den Frauen und Kindern, die wir aufgenommen haben, hätte es praktisch niemand auf diesem Weg bis Deutschland geschafft. Und eigentlich bin ich der Auffassung, es ist besser, sich dem zu stellen und auch zu wissen, dass menschliche Entscheidungen immer fehlbar sind, als zu sagen, wir entscheiden gar nicht und nur der Stärkste überlebt. Aktiv auszuwählen, wie man aufnehmen will, ist eine schwierige, vielleicht unmögliche Entscheidung. Man kann sich ihr entziehen, aber auch das hat unmittelbare Auswirkungen. Also ich denke, das ist tatsächlich das, vor dem wir stehen. Die Frage, wenn ich nicht entscheide, entscheide ich auch. Dann wird zum Beispiel gar nicht geholfen. Wenn einer zum Beispiel sagen würde, ich will solche Entscheidungen nicht treffen, also werde ich kein Notfallmediziner, weil ich kann diese Entscheidung nicht treffen, dann wird das unter Umständen bedeuten, dass wir eben einen Mangel haben und dass noch mehr Menschen sterben. Wenn wir gesagt hätten im Sonderkontingent, wir können nicht allen helfen, also nehmen wir niemanden auf, dann wären jetzt 500 Frauen und 600 Kinder nicht in Sicherheit. Das Entscheiden ist immer wichtiger geworden. Dabei geht es nicht nur um politische Fragen, beispielsweise in der Asylpolitik und dem Ausländerrecht, sondern auch um Entscheidungen, die jeden Einzelnen betreffen. Wir können immer mehr existenzielle Situationen beeinflussen. Aber sind wir den Entscheidungen gewachsen, die damit zusammenhängen? Unsere Gesellschaft wird immer älter. Medizinisch ist immer mehr machbar. Aber was davon ist sinnvoll? Hat ein Patient, der beispielsweise ein fortgeschrittenes Krebsleiden hat, unabhängig vom Alter, der schriftlich dokumentiert hat, dass er viele Maßnahmen zum Beispiel nicht möchte oder das mir sogar noch gegenüber äußert oder die Angehörigen glaubhaft das äußern, überlebe ich mir sehr wohl, ist das derjenige, der wirklich davon profitiert, wenn ich ihn jetzt in künstliches Koma setze und künstlich beatme? Oder profitiert er eher davon, dass ich sage, ich nehme dir die Schmerzen und ich lasse dich vor Ort, wohlwissend, dass du vielleicht dann die nächsten 2-3 Tage nicht überleben wirst? Also sich dem zu stellen und zu sagen, der Mensch muss Entscheidungen treffen und Entscheidungen können auch falsch sein. Ich glaube, das ist es, was Leben ausmacht. Wir alle können zum Beispiel heute Entscheidungen darüber treffen, über den Beginn des Lebens. Wir haben heute Verhütungsmittel. Kinder passieren nicht mehr einfach oder sagen wir, sie passieren seltener. Und selbst dann ist es meistens aufgrund von Entscheidungen. Und genauso am Ende des Lebens. Also umso mehr wir Planbarkeit herstellen, umso mehr Möglichkeiten wir haben, umso mehr sind wir dann natürlich auch gefordert zu entscheiden. Wir haben auch viele der auf uns zukommenden Fragen keine gesellschaftliche Antwort, keine politische Antwort und auch nicht unbedingt eine passende gesundheitliche Antwort. Und da vermisse ich eigentlich eine Debatte, die diesbezüglich losgetreten werden muss. Wir könnten natürlich sagen, wir geben solche Entscheidungen mehr und mehr an Computer ab. Ja? Künstliche Intelligenzen, die ohne jedes Gefühl entscheiden. Möglicherweise würden die sogar gerechtere Entscheidungen treffen. Aber Entscheidungen, auch über Leben und Tod zu treffen, ist nach meinem Gefühl, nach meiner Wahrnehmung ein Teil dessen, was uns zu Menschen macht. Entscheiden über Leben und Tod. Helfen als Dilemma. Ein Feature von Bettina Rühl. Es sprachen Nina Petri, Bruno Winzen und Sigrid Burkholder. Technische Realisation Olaf Dettinger. Regieassistenz Katharina Schnell. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Adrian Winkler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019.